Schon das ganze private Leben mit den Fragen zu ungelösten Rätseln der Menschheit befasst, hat Dieter Bremer schon sehr lange die jetzt gültige Interpretation des Textes Ode an die Freude von Friedrich Schiller bezweifelt. Als Versicherungsmakler daran gewöhnt, aus Texten den wahren Kern herauszukristallisieren, haben wir auch seine chemischen und technischen Kenntnisse auf dem Weg zu einer neuen Interpretation der Atlantis-Überlieferung geholfen. Und die hat es wahrlich in sich. Guten Abend, Herr Bremer. Guten Abend. Können Sie mich gut hören? Ich kann Sie gut hören, danke. Das ist wunderbar. Und wir Sie auch, was natürlich sehr wichtig ist, denn heute sprechen wir doch über ein ziemlich großes Thema. Sie haben sich also, ich habe es ja im Ankündiger kurz angedeutet, Sie haben sich also gewundert über die Ode an die Freude und deren seltsamen Text. Ja. Darüber habe ich mich übrigens auch gewundert, nur mich jetzt dann nicht dazu angetrieben, leider der ganzen Sache wirklich derartig akribisch auf die Spur zu gehen, wie Sie das getan haben. Ich finde auch die Widmung in Ihrem ersten Buch ganz großartig. Sie widmen dieses Buch den beiden Helden Enkidu und Gilgamesch, die ihr Leben hingaben. Und das ist auch so quasi die Essenz, die Sie aus Ihren Forschungen getroffen haben, beziehungsweise zu der kommen wir jetzt gleich. Wir sind aufeinander getroffen, weil Sie haben mir ein Mail geschickt, da hat Ihnen ein Hörer meiner Sendung quasi einen Hinweis gegeben, dass ich eine Sendung mit Andreas von Räti gemacht habe. Habe ich auch über die Pyramiden. Und Sie können das Rätsel des anderen Sandes, der also dort nirgends in der Umgebung gefunden werden kann, nur in der Pyramide, erklären. Das alles ist also in dieser Theorie enthalten. Stickstoffverbrennung zu Siliziumoxid. Und wie es dazu kam, werden wir heute auch noch hoffentlich kurz ansprechen. Also eine sehr, sehr umfassende Theorie, die Sie da haben. Und was jetzt Schillers Ode an die Freude mit Atlantis zu tun hat, ist eine sehr interessante Frage, aber ich würde sagen, beginnen wir von vorn. Sie haben zwei Bücher verfasst. Fangen wir beim ersten Buch ganz vorne an. Wie sind Sie denn auf diese ganzen Dinge gestoßen? Ja, wie ich das also schon einleitend geschrieben hatte, ich musste vor über 40 Jahren in der Schule die Ode an die Freude singen und nach der Stunde habe ich die Musiklehrerin gefragt, was denn dieser Text nun zu bedeuten hat, der ist völlig unverständlich und sie hat mit den Schultern gezuckt und irgendwas von elysischen Gefilden gesprochen, aber ich hatte sofort den Eindruck, dass sie selbst nicht richtig wusste, worum es ging. Das hat mich also lange beschäftigt, aber ich habe mich nicht wirklich vor 40 Jahren darum bemüht, das zu lösen und war aber schon mein ganzes Leben immer etwas interessiert, auch an ungelösten Rätseln der Menschheit. Und ich bin ja DDR-Bürger, nachdem wir nach 1990 Zugang auch zu Literatur hatten, die uns vorher verboten war, habe ich das eine oder andere gelesen. Und mit der Zeit hat sich dann bei mir immer mehr der Verdacht verdichtet, dass diese erste Strophe der Ode an die Freude gar kein Trinklied ist, wie es behauptet wird, weil das Trinklied erklärt ja maximal ein halbes Wort aus diesen 8 Zeilen, sondern dass hier offensichtlich irgendeine Himmelfahrt beschrieben ist. Und zwar ganz parallel zum fliegenden Teppich aus den orientalischen Überlieferungen sehe ich also hier diese Strophe. Und wenn man sie mal auseinander nimmt, Freude, schöner Götterfunken, dann fragt man sich, was sind überhaupt Götterfunken? Wenn ich jetzt weitergehe und es heißt Tochter aus Elysium, was ist dieses Elysium? Ja, und dann ist die nächste Frage, kommt ja später das himmlische Heiligtum. Und je mehr man sich in diese einzelnen Wörter hineinversetzt, da bin ich schon irgendwann auf die Idee gekommen, dass dieses himmlische Heiligtum ja eigentlich eine Raumstation der Götter, der Astronautengötter gewesen sein könnte. Und wenn man das dann mal passieren lässt, dann bekommt plötzlich jede Zeile und jedes Wort einen Sinn. Aber wie sind Sie denn, wirklich auf das ist schon ein großer Sprung, ne? Okay, man versteht den Text nicht, Sie betreten in ein Heiligtum, kann ja eine Kirche sein oder keine Ahnung was. Aber also der Sprung ist jetzt schon ein bisschen sehr weit, also der ist in den Orbit. Ja, vielleicht habe ich noch eins vergessen, und zwar, es gibt ja auch Abbildungen. Und zwar gibt es Abbildungen auch zu dieser orientalischen Überlieferung mit dem fliegenden Teppich. Und dazu gibt es, also ich habe ein solches Bild bei mir hier im Zimmer hängen, The Flying Carpet heißt das Ding, und da ist also das Schloss im Himmel. Das heißt, der fliegende Teppich ist sozusagen auf dem Weg in das Schloss im Himmel. Und das ist meiner Ansicht nach bildlich dieselbe Geschichte, die erste Strophe der Ode an die Freude erzählt. Und das ist ja irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, das ist ja das, was mir in Ihrem Buch, ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen, leider. Es war jetzt relativ kurzfristig, dass wir uns kennengelernt haben und dann gleich eine Sendung ausgemacht haben. Sie sind auch eingesprungen für eine andere Sendung, die ausgefallen ist. Danke übrigens. Aber die Essenz ist ja irgendwo, dass Sie quasi diese Parallelen plötzlich entdeckt haben. Plötzlich sind Ihnen aufgefallen, dass auch im orientalischen Bereich zwischen Märchen und Mythen, ne, von einer Stadt im Himmel erzählen, von Menschen, die dorthin geflogen sein sollen mit irgendwelchen Dingen, die sie nicht verstanden haben und je nachdem beschrieben haben. Und ja, erzählen Sie ein bisschen weiter. Also wie war denn so dann dieser Sprung in den Orbit? Was gab es da noch für vielleicht, Dinge? Vielleicht, um das wirklich komplett zu verstehen, sollten wir dann mal noch ein, zwei Minuten für diese erste Strophe verwenden. Okay. Das möchte ich also gerne nochmal zu Ende führen. Also wenn es also heißt, Freude, Schöne Götterfunken, dann kann man, wenn wir also schon beim himmlischen Heiligtum waren und darin dieses Schloss im Himmel oder die Raumstation sehen, dann kann man daraus dann schlussfolgern, dass Tochter aus Elysium, also das Tochterraumschiff des Mutterraumschiffes, teils als Elysium bezeichnet, teils als himmlisches Heiligtum, ist. Und wenn das auf die Erde geflogen ist oder zurück, dann gab es Rückstoßfunken, Freude schöner Götterfunken. Die Menschen auf der Erde haben sich gefreut, wenn sie diese Götterfunken, sprich Antriebstechnologie, sahen. Sie wussten, dann bekommen sie Besuch und hatten vielleicht sogar die Chance, da mal mitzufliegen, so wie es diese erste Strophe berichtet. So, wenn man dann weitergeht, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. So, feuertrunken, das ist eigentlich das Stichwort für diejenigen, die in der Ode ein Trinklied sehen, aber alle anderen Zeilen und Wörter haben damit ja nichts zu tun. Feuertrunken sehe ich hier für die Überwindung der Schwerkraft. Für jemand, der das nicht gewohnt ist, der kommt dort unten schon feuertrunken an. Ja, weil das ja völlig ungewohnt ist für ihn, diese mehrere G, die er erlebt, wenn er dort hochfliegt. Mit einem Wort, ihm ist schwindlig. Ja, ganz genau. Feuertrunken gleich schwindlig. Mhm, aber, und dann geht's weiter. Was der Mode Schwert geteilt, ich muss davon noch sagen, ich verwende hier natürlich den Urtext von 1785, der ist später etwas geändert worden und das insbesondere in der siebten Zeile. Dort bin ich viele Jahre dran gescheitert, dass es dort in der siebten Zeile eigentlich heißt, alle Menschen werden Brüder. So ist es ja auch bei Beethoven in der neunten, aber das ist nicht der Originaltext. Der Originaltext in der siebten Zeile heißt nämlich, statt alle Menschen werden Brüder, heißt er nämlich, Bettler werden Fürstenbrüder. Und dieser Textteil, diese Zeile passt ganz original zu den anderen sieben Zeilen. Wenn nämlich jetzt diese Bettler, diese Erdenmenschen dort hochgeflogen sind, dann sind sie zu Fürstenbrüdern geworden, weil dort wurden sie natürlich fürstlich bewirtet mit göttlicher Speise und so weiter. Und dann ist auch die achte Zeile völlig klar, wo es heißt, wo dein sanfter Flügel weilt. Natürlich nur dort, wo dieser sanfte Flügel des Zubringerraumschiffes geweilt hat, nur dort bestand die Möglichkeit, dass man als Bettler zum Fürstenbruder wird, dass man mitfliegen kann, dass einem schwindlig wird, dass man so dieses himmlische Heiligtum betreten kann. Ja, klar, also es ist auf jeden Fall eine mögliche Denke, ne? Jetzt aber wieder zurück zu den anderen Parallelen, die Sie gefunden haben. Denn ich meine, Sie sind ja nicht nur aus Schillers Ode an die Freude allein durch Betrachtung dieses Textes auf diese Idee gekommen. Vielleicht können Sie das noch jetzt ein bisschen die anderen Texte und Dinge. Ja, also wir müssen auf alle Fälle noch den zweiten Chor von Schiller betrachten. Denn selbst nachdem ich diese erste Strophe, ich denke mal, entziffert hatte, was sie bedeutet, bin ich nicht weitergekommen. Weil ich bin immer am zweiten Chor gescheitert. Und genau dieser zweite Chor ist eigentlich der Schlüssel zum ganzen Verständnis. Dort heißt es nämlich dann, was den großen Ring bewohnet. An der Stelle bin ich immer gescheitert. Ich habe mir immer ein Dorf vorgestellt, wo die Häuser im Ring gebaut sind oder wie auch immer. Ich habe es also wirklich nicht verstanden und auf die Reihe gebracht, bis ich eines Tages ein Bildnis von Platons Atlantis in der Zeitung sah, einem Thema, mit dem ich mich vorher nie ernsthaft befasst hatte. Klar wusste ich, was Atlantis bedeutet und Platon und so weiter, aber ernsthaft hatte ich mich nicht befasst. Und als ich dort dieses Bildnis sah mit dem großen Ring und dem kleinen Ring, ja, da fiel mir plötzlich ein, was es heißen kann, was den großen Ring bewohnet, zu den Sternen leitet sie. Also die Bettler, die zu Fürstenbrüdern wurden, die das himmlische Heiligtum betreten durften, die haben ihren Gastgebern gehuldigt und haben in dieser Huldigung dieses himmlische Heiligtum beschrieben, was den großen Ring bewohnet. Dieser große Ring ist der große Ring einer Raumstation. Die Raumstation dreht sich zur Schwerkrafterzeugung und in diesem großen Ring arbeiten und leben die Götter. Und wenn es dann auch heißt, zu den Sternen leitet sie, dann ist auch eigentlich völlig klar, dass dieser große Ring gar nicht auf der Erde sein kann. Trust Norman schreibt da was recht Interessantes und ich nehme an, das würden Sie auch als Möglichkeit einräumen, aber das würde mich jetzt interessieren. Trust Norman schreibt, für mich beschreibt Schiller eher astrale Realitäten. Wäre das auch möglich, dass Schiller einfach irgendwie solche Dinge beschreibt? Das ist sehr schwer zu sagen. Fakt ist natürlich, dass Schiller diese Ode nicht eins zu eins übernommen hat. Meiner Ansicht nach hat er also Teile regelrecht unüberschrieben übernommen. Dazu gehört die erste Strophe, dazu gehört der zweite Chor und dann noch weiter hinten verschiedene andere Teile. Aber er hat natürlich auch eindeutig selbst gedichtet. Also die zweite Strophe ist natürlich eindeutig zurückzuführen auf seinen Aufenthalt in Leipzig-Gohlitz, auf die glücklichste Zeit seines Lebens, als sein Freund Körner dort auf Freiersfüßen wandelte und sein Freund Huber ebenfalls. Da ist also Schillers eigener Text sozusagen drin. Man kann das also jetzt nicht in eine Schublade stecken und die zumachen, sondern man muss Stück für Stück das hinterfragen. Schiller war ja auch Freimaurer, ne? Nein, Schiller war nach allem, was wir wissen, nicht Freimaurer. Ah, okay. Er hatte aber sehr gute Kontakte zu Freimaurern. Okay. Sie mutmaßen da ja auch, dass da vielleicht Texte und Schriften, die also in der Öffentlichkeit nicht so zugänglich sind, an ihn herangetragen wurden. Ja, also es steht fest eigentlich, das haben die Freimaurer selbst recherchiert, dass Schiller im Auftrag seines Freundes Körner für eine Dresdner Loge diese Ode schreiben sollte, quasi als Trinklied oder als Verbrüderungslied oder wie auch immer. Und er hat dazu auch definitiv alte Texte bekommen. 7 davon konnte ich auftreiben. Aber der Herr Hildebrand, an dem ich mich orientiert habe, der zum 200. Todestag Schillers das Buch mit dem Titel Die Neunte geschrieben hat, der hat übrigens auch geschrieben, dass wahrscheinlich also ein Teil dieser Texte, die Schiller bekommen hat, verloren gegangen ist, sodass wir den Quelltext dieses Atlantis-Gedichtes, das ich daran erkannt habe, heute ja zumindest bisher nicht gefunden haben. Vielleicht ist er auch ganz verloren gegangen. Okay, also einige sind da anderer Meinung. Schiller war mit Freimaurern befreundet und so weiter, mein TUXS, ja. Na gut, gehen wir dann weiter, ja? Wenn ich Ihren Ball wieder aufnehmen kann, Sie fragten jetzt, wie geht's weiter? Und ich bin dann an verschiedenen Stellen, habe ich weitergemacht. Eine Geschichte ist also ein reiner Zufall gewesen. Und zwar wollte ich eigentlich nur einen kleinen Zeitschriftenartikel schreiben. Und da es ja hier in der ersten Strophe um eine Himmelfahrt geht, wollte ich mich auch beziehen auf diese Himmelfahrt des Ethana. Und habe aber, so genau stand ich damals nicht im Stoff, den Ethana mit dem Enkidu verwechselt und habe den Ethana, also im Gilgamesch-Epos, gesucht statt dem Ethana-Mythos. Und das hat dazu geführt, dass ich, weil ich es unbedingt finden wollte, das Gilgamesch-Epos so lange gelesen habe, bis ich es nahezu auswendig konnte. Und plötzlich sah ich da Beziehungen zu dieser Ode an die Freude, zu diesem meiner Ansicht nach überschriebenen Atlantis-Gedicht. Und bin also auf diesem Weg weitergekommen. Ein anderer Weg, den ich später beschritten habe, war, dass ich Schillers Werk also völlig durchforstet habe. Und dort ist ja ganz interessant sein verschleiertes Bild zu Seif, wo er also ein Gedicht schreibt über jemanden, der nach altem Wissen sucht, und zwar in Seif, ja, genau an der Stelle, wo die Atlantis-Informationen Platons herstammen sollen. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ist das keiner Zufall oder hat Schiller hier jemanden ein literarisches Denkmal gesetzt? Und dann habe ich mir gesagt, wer könnte dieser Herr sein, der da beschrieben ist? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, das passt hundertprozentig auf Christian Rosenkreuz. Habe also die drei bekannten Werke des Christian Rosenkreuz mir angesehen und siehe da, in der filmischen Hochzeit habe ich also eine Menge Informationen gefunden, die wieder zusammenpassen, und diese filmische Hochzeit beschreibt letzten Endes auch, wenn auch natürlich sehr verklausuliert und x-mal übersetzt und interpretiert, letzten Endes auch eine Himmelfahrt, die mit dieser ganzen Atlantis-Katastrophe zu tun hat. Ja, unglaublich. Also parallel über Parallelen, aber kommen wir vielleicht einmal zu der Kerngeschichte. Enkidu und Gilgamesch. Was haben die zwei denn angestellt? Gut, also es ist so, zunächst wird ja der Gilgamesch beschrieben als der große König, ja. Und irgendwann heißt es dann, ich beziehe mich jetzt hier auf die Übersetzung von Schott und von Soden, die ich also habe, heißt es dann, die Waffe des Anu fällt auf Gilgamesch herab und er kann sie nicht heben. Wir werden dann noch feststellen, oder ich habe dann festgestellt, dass in all diesen interessanten alten Texten eine ganz besondere Waffe und ein ganz besonderer Held immer wieder vorkommen. Ja, hier in Deutschland kennen wir es insbesondere von der Siegfriedsage. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Siegfriedsage letzten Endes aus diesem Gilgamesch-Epos übernommen wurde und mit mittelalterlichen, örtlichen Gegebenheiten sozusagen angepasst wurde. Aber kommen wir mal zurück zum Enkidu. Ich sehe also die Hauptsache darin, und dass dieser Enkidu sozusagen besorgt wird, er wird ja angeblich aus der Steppe gelockt, vorher wird er aber auch schon jungfräulich gezeugt, ja, sollen die Christen mal genau zuhören, er wird jungfräulich gezeugt, er wird aus Leben gemacht, wie Adam damals, und irgendwann wird er dann geholt, und meiner Ansicht nach hängt das damit zusammen, dass also die Waffe des Anu von diesem Gilgamesch nicht gehoben werden kann, und er braucht einen extrem starken Partner. Und der Enkidu wird als von seiner Mutter, also von Gilgameschs Mutter, als noch stärker geschildert als Gilgamesch. Also haben wir hier die beiden Helden, die in vielen dieser Überlieferungen vorkommen. Und wir haben die Waffe des Anu. Und letzten Endes heißt es in diesem Gilgamesch-Epos, dass man dann den Federnwald zieht und den Shumbaba, irgendeinen so bösen Dämon, der dort aufpasst, letzten Endes besiegt. Das Ganze kann man dann, je nachdem, als Märchen oder wie auch immer sehen. Interessant ist aber für mich, dass dort plötzlich zwischen den Zeilen immer wieder ganz überraschend moderne Technologien hervorzukommen scheinen. So heißt es zum Beispiel, die Waffen des Gilgamesch konnten Shumbaba erreichen. Erreichen offensichtlich über die Ferne. Denn vorher sagt Enkidu in diesem Gilgamesch, er bewegt sich nach oben oder so ähnlich, wie sollen wir ihn dann erreichen? Die Waffe hat offensichtlich über die Ferne gewirkt, und es gibt auch einen Textteil, wo es heißt, die Glut über eine Meile hin entfachen. Also offensichtlich geht es hier um fernwirkende Waffen, die ein gigantisches Zerstörungspotenzial hatten, denn es heißt ja, Libanon und Anti-Libanon sind regelrecht geborsten, als diese Waffe eingesetzt wurde. Ja. Ich sehe im Nachhinein, nachdem ich viele andere Sachen mir dann also auch angeguckt habe, sehe hier drin eigentlich die Sprengung dieser Raumstation, die Schiller also aus einem alten Atlantis-Gedicht übernommen hat, völlig unwissend. Er wusste nicht, dass es da um eine Raumstation geht in der ersten Strophe und im zweiten Chor. Und ich bin der Meinung, dass hier also diese beiden Helden mit dieser ganz besonderen Waffe des Anu, des obersten Gottes in Mesopotamien dort, diese Raumstation gesprengt worden ist. Und dazu bedurfte es zwei extrem starker Menschen. Einer davon noch besonders clever und der andere eben ganz besonders stark. Wichtig ist auch, dass der Enkidu also als völlig behaart beschrieben wird. Und da finden wir ja sehr viele Beispiele von Helden in der Geschichte, die ebenfalls als völlig behaart beschrieben werden. Ja, das ist auch ein interessantes Detail, ne? Ein sehr interessantes Detail. Also insbesondere, wenn man sich die ganz besondere Waffe ansieht, wenn man sich die Helden ansieht und wenn man sich die Vita des Haupthelden ansieht, dann hat man ganz oft verblüffende Parallelen. Oft ist dieser Hauptheld jungfräulich gezeugt oder kennt seine Eltern nicht, ja, Er ist extrem stark, er hat eine besondere Waffe. Er besiegt irgendein Dämon oder Monster, sei es schon Baba im Gilgamesch-Epos, sei es der Drache im Nibelungenlied. Und kurze Zeit später stirbt dieser Held. Und oftmals, ich meine, hier ist das Nibelungenlied jetzt eine Ausnahme, weil es also heißt, Hagen von Tronje hat ihn regelrecht von hinten ermordet, das ist eine Ausnahme. Aber häufig in vielen anderen Fällen und auch bei Enkidu zum Beispiel, weiß man nicht so richtig, woran er stirbt. Es wird nicht beschrieben, dass er im Kampf verwundet worden ist, sondern er stirbt aus unerklärlichen Gründen, hat dann klagt und sagt, warum und wieso und in meinem Inneren ist was, und aber offensichtlich ist er nicht verletzt. Und ich schlussfolge also daraus, aus dieser ganz besonderen Waffe, aus der gigantischen Wirkung dieser Waffe, dass es sich um eine Atomwaffe gehandelt hat und dass sich offensichtlich die Einsatzkräfte, die Haupteinsatzkräfte, in dem Fall ganz besonders Enkidu, dort verstrahlt hat, als er diese Waffe sozusagen auf der Raumstation angebracht hat. Das sind natürlich viele Zitate, die ich dann in den Büchern geschrieben habe, die ich jetzt hier alles nicht wiedergeben kann, die also dann darauf hinweisen, dass sie offensichtlich auf einer verlassenen Raumstation waren und dann eben dort diese Waffen angebracht haben. Ja, also Sie bringen da also im Buch in der Tat, wie gesagt, ich bin jetzt so bei der Hälfte angelangt, aber extrem viele Beispiele von verschiedensten Mythologien, die zwar mit einer völlig anderen Sprache teilweise, also ja. Da werden auch Göttinnen dann plötzlich zu Zubringerraumschiffen, aber okay, da sind sehr weite Sprünge drinnen, aber die Texte, die sonst nämlich eigentlich Unsinn sind, also ich meine, Sie bringen da ein paar Beispiele, es sind natürlich alles Übersetzungen, es sind deutsche Übersetzungen, Sie können ja die Originalsprache jetzt nicht, also die Übersetzungen, da verliert man ja noch einmal was, und das beschreiben Sie auch in Ihren Büchern, dass also über 400 Generationen oder so zig Übersetzungen und Übertragungen drinnen sind, die den Wahnsinn immer wieder verfälscht haben, weil die Leute vor, keine Ahnung, 4000 Jahren mit irgendeiner Geschichte und Beschreibung recht wenig anfangen konnten und dann irgendwie selbst versucht haben, Sinn reinzubringen. Das ist auch irgendwie einleuchtend. Naja, wobei ich also weniger... Warten Sie mal, ich eine längere Frage jetzt. Vielleicht ganz kurz, weil auch im Chat jemand die Frage gestellt hat, wo kam denn diese Atomwaffe her? Sie sagen, Anu hat sie ihm gegeben. Können Sie da ein bisschen mehr drauf eingehen? Weil das ist ja doch... Ja, das ist natürlich eine Stelle, wo ich sag mal, auf dem falschen Fuß erwischt wäre. Ich weiß nicht, wo diese Atomwaffe herkommt, und ich weiß letzten Endes auch nicht, was das eigentliche Problem war. Da will ich aber ganz kurz noch zu den Übersetzungen was sagen. Ich denke, von den Übersetzungen kommen die geringsten Fehler. In vielen Fällen, wenn ich mal an das äthiopische Henoch-Buch denke, habe ich 4, 5 Übersetzungen, und die sind alle weitestgehend identisch. Da ist mal im kleinen Detail ändert sich was, aber da sehe ich also weniger das Problem. Jetzt zu der Frage, wo kommt diese Waffe her? Ganz ehrlich, ich weiß es natürlich nicht, und ich vermute Folgendes. Wenn wir von einer Raumstation sprechen, die also wahrscheinlich im Durchmesser mindestens 20 Kilometer gewesen ist, vielleicht auch wesentlich größer, dann reden wir hier von einer Technologie, die wahrscheinlich noch Jahrhunderte von uns entfernt ist. Ja, wo kam die Raumstation her? Ne? Wer dann halt die andere? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Lassen Sie mich erstmal den Kreis schließen. Die Atomwaffen, die kennen wir aber schon seit ein paar Jahren. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, warum altertümliche Atomwaffen, diese Frage stellt sich öfters, warum altertümliche Technologie oder Technologie, die wir kennen, wo doch eigentlich eine Technologie zu erwarten wäre, die wir noch nicht kennen. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie hängt das zusammen? Also ich vermute, dass möglicherweise diese Atomwaffen improvisiert sind. Man stellte sich Folgendes vor, wenn wir das Ganze mal zurückschrauben auf unsere Zeit, dann haben wir also keine riesige Raumstation, sondern wir haben ein ganz normales Schiff. So. Und nicht die Raumstation geht kaputt, sondern das Schiff geht kaputt und wir sind auf einer einsamen Insel. Die klassische Robinson-Geschichte. Jetzt wissen wir zwar, wie wir jagen könnten. Wir könnten ein Maschinengewehr haben und da könnten wir wunderbar mit jagen, aber das nützt uns auf dieser Insel nicht. Wir müssen zurück zu ganz alter, einfacher Technik. Wir müssen uns ein Speer bauen. Und genauso sehe ich das damals. Woher die Station kam, Weiß ich nicht. Sicherlich, man kann da verschiedene eruieren. Ich habe mich bisher noch nicht aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, sie kommt auch vom Sirius oder vom Orion, wie auch immer. Das ist mir einfach noch zu unsicher, woher sie kam. Rein theoretisch kam sie vielleicht sogar vom Mars, wenn der erst vor nicht allzu langer Zeit sozusagen die Atmosphäre verloren hat. Da will ich also nicht groß drüber spekulieren. Und ich weiß leider auch nicht, welches Problem diese Raumstation hat. Aber aus vielen, vielen Texten ergibt sich, dass diese Raumstation sich der Erde immer mehr angenähert hat. Sie muss also offensichtlich an Höhe verloren haben. Warum und wieso die Götter, die Astronautengötter, die Raumstation nicht retten konnten, das kann ich auch nicht sagen. Es gibt aber einen Hinweis, und da muss ich jetzt schon mal vorab springen, an einen Teil, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar möchte ich mal verweisen auf ein paar Monate zurück, als es hieß, die ISS muss eventuell eine Kursänderung machen, weil ein fingernagelgroßes Stück Schrott auf sie zukommt. Was passiert, wenn so ein Stück Schrott auf sie zukommt? Dann wird irgendwie die Hülle durchschlagen und da gibt's mächtig Ärger. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir also eine Raumstation haben, die vielleicht 20 Kilometer oder noch viel größer im Durchmesser war, dann ist es nicht möglich, wegen dem Stück Schrott auszuweichen, sondern man muss hier ganz andere Technologien haben. Und ich habe also später erst erkannt, dass diese Raumstation offensichtlich zwei Beschützer hatten, zwei Kampfroboter, sage ich mal. Ich bin später drauf gekommen, als ich mich mit diesem Talos-Mythos von der Insel Kreta befasst habe. Dort heißt es also, ein bronzener Roboter ist um die Insel gelaufen. Ob nun dreimal am Tag oder dreimal im Jahr ist nebensächlich. Und angeblich hat er alles mit Steinen beworfen, was sich der Insel genähert hat. Das Ganze macht natürlich keinen Sinn, ja, weil selbst wenn er dreimal am Tag geht, wenn ich ihn abgepasst habe, kann ich trotzdem an die Insel. Aber unseren Freunden von der Argonautica ist es also nicht geglückt, sondern dort musste also die Medea diesen Roboter sozusagen ja verzaubern. Sie hat ihm Träume vorgespielt oder so, dass er nicht reagieren konnte. Jetzt muss ich kurz muss ich einhaken, weil Sie jetzt, es werden Sie wahrscheinlich jetzt einige fragen, Moment, wie kommen wir jetzt plötzlich von Atlantis zu einem Roboter, der um eine Insel läuft? Und da muss man eben Ihr Buch gelesen haben, was ich also bis zur Hälfte jetzt habe. Ja. Und soweit ist mir das jetzt aber schon klar geworden, dass Sie ganz einfach sagen, okay, diese alten Texte sind irgendwie sehr komisch, ergeben keinen Sinn, aber deshalb heißt das Buch ist der Schlüssel zu Atlantis. Mhm. Ich glaube, mit meiner Background-Story, nämlich Enkidu und Gilgamesch, dass die einfach immer passt, ne? Mhm. Und dass also der Roboter, der um die Insel läuft, jetzt in Wirklichkeit ein irgendein Beschützerroboter oder was auch immer ist, der um die Raumstation kreist, verstehe ich das richtig? Und Kreta, plötzlich ist dann halt in irgendeiner Erzählung, schreibt jemand, schreibt ab von irgendeiner anderen Sprache und richtig. Denkt sich halt, naja, ich weiß nicht, nehmen wir Kreta, dann verstehen es die Leute eher und oder wir können ja sogar einen direkten Bezug herstellen. Und zwar besiegt ja Enkidu und Gilgamesch besiegt auch den Himmelsstier. Ja. Und dieser Talos auf Kreta, der wird unter anderem auch als Himmelsstier bezeichnet. Ja, und das Faszinierende ist, also wirklich, ich meine, man kriegt natürlich ein bisschen den Tunnelblick, also das ist ja auch klar. Und ich glaube, das wird einem bewusst sein, dass man irgendwann halt überall nur mehr Enkidu und Gilgamesch sieht. Aber da muss man halt, und sicher wird man manchmal was in Dinge hinein interpretieren, was so überhaupt nicht da ist. Aber es ist wirklich interessant, wie, wenn man einmal so quasi die Struktur dieser Geschichte erkannt hat oder verstanden hat, dass man sie wirklich durchschimmern sieht durch viele Mythen und Legenden, und sie bringen da auch einige. Das ist wirklich interessant. Ja, wenn ich vielleicht mal an der Stelle weitermachen darf mit diesen Kampfrobotern, mit diesen Beschützern der Raumstation. Ja. Das macht die ganze Sache nämlich so kompliziert und so schwer erkennbar. Diese sind offensichtlich dafür verantwortlich, dass man also diese Raumstation nicht retten konnte. Was genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Aber wir wissen aus dem Atramchasis-Epos, dass es einen Aufruhr gab, einen Aufstand von niederen Göttern gegen höhere Götter. Wir wissen aus dem Henoch-Buch oder aus einem kurzen Abriss in der Bibel, dass es sogenannte gefallene Engel gibt. So, und jetzt ist die Frage, wie ist das Gefallen gemeint? Nur moralisch oder sind sie tatsächlich vom Himmel gefallen? Also möglicherweise gab es eine Ursache, die ich jetzt auch noch nicht kenne, die dazu geführt hat, dass diese Engel, damit meine ich diejenigen, die auf der Raumstation Dienst taten, in den mesopotamischen Überlieferungen werden diese als Igigi bezeichnet, dass diese jetzt wirklich, wie es im Atramshasis-Epos stand, also eine quasi Revolution gemacht haben und sind dort ausgestiegen, sind auf die Erde geflogen. Warum auch immer, ob es da eine Katastrophe, eine Havarie gab, ob sie gegen den Willen des Chefs ausgestiegen sind, so wie es ja in der Bibel dargestellt wird oder auch im Atramshasis-Epos, das wissen wir alles nicht. Aber möglicherweise hängt das damit zusammen, dass diese Raumstation führerlos war. Und so wird es ja letzten Endes auch im Gilgamesch-Epos beschrieben, dass es da sinngemäß heißt, es lag alles wild durcheinander und mehr oder weniger, ja, man hat den Eindruck, als wenn diese Raumstation unbesetzt war. Es liegt Staub auf dem Riegel oder solche Formulierungen kommen dort. Ja. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit den Kampfrobotern, wenn diese vollautomatisch sind? Und hier kommen wir übrigens auf ein ganz interessantes Thema, künstliche Intelligenz, wie weit darf man gehen? Ich bin also offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass diese Kampfroboter vollautomatisch programmiert waren, und zwar wie folgt. Die hatten den Auftrag, diese Raumstation zu beschützen vor Meteoriten, Asteroiden, Kometen, alles, was ihnen in den Weg kam. Und wir wissen ja auch aus Armageddon oder wie auch immer solchen Filmen, dass das nicht nur kleine Brocken sind. Sie waren also offensichtlich mit mächtiger Kampfkraft ausgestattet, ich vermute Antimateriewaffen, und haben also so alles abwehren sollen. So, und was passiert jetzt, wenn aber die Besatzung ausgestiegen ist und niemand kann mehr zur Raumstation, niemand kann diese Beschützer zurückhalten? Dann heißt das, die Raumstation ist sich selbst überlassen und die Beschützer sind so programmiert, sie zu schützen. Soweit, so gut. Was passiert aber jetzt, was in vielen alten Überlieferungen beschrieben ist, nämlich, dass diese Raumstation, natürlich steht in keiner dieser Überlieferung Raumstation, sondern nur, Beispiel syrische Baruch-Apokalypse zum Beispiel, dass also immer mehr, oder im Phaeton-Mythos, ja, dass sich also dieser Himmelskörper immer mehr der Erde genähert hat. Was passiert jetzt mit diesen Kampfrobotern? Irgendwann unterschreitet diese Raumstation den Sicherheitsabstand zur Erde und die Kampfroboter erkennen die Erde als Asteroiden, als Gegner, den sie bekämpfen müssen. Und jetzt sind wir in der Phase, die weltweit als bekannt ist als die bösen Drachen. Diese Beschützer, ursprünglich friedlich, sind plötzlich zu bösen Drachen oder wie es im Ramayana heißt, zu Dämonen geworden, weil sie einfach alles nur Mögliche beschossen haben. Die Menschen mussten in den Untergrund gehen und aufpassen, dass sie also nicht von diesen verrückt gewordenen, sage ich mal, Kampfrobotern beschossen werden. Wir haben also unglaublich viele Überlieferungen zu dem Thema. Ich erinnere mal nur an das Buch Daniel. Da heißt es, alle mussten niederknien vor einem goldenen Denkmal, als Musik ertönte. Meiner Ansicht nach ist das nichts anderes, als dass sich die Leute zum Schutz vor diesen Kampfrobotern, das goldene Denkmal ist also die glänzende Raumstation, vor diesen Kampfrobotern niederschmeißen mussten, damit sie eine Überlebenschance hatten. Ich meine, das mit den Kampfrobotern, die haben sie ja ziemlich dumm benommen. Das muss ihnen ja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie weit fortgeschritten diese Technologie war, wenn es überhaupt eine Technologie war, aber ich meine, dass die dann beginnen, die Erde zu zerschießen, ist das nicht irgendwie... Ja, also ich habe ja selbst mal programmiert. Wenn ich in das Programm eingebe, die Raumstation muss beschützt werden, alles, was sich der Raumstation nähert, bis auf eine Entfernung von X. Ja, schon, Herr Bremer, wenn Sie erfolgreich die Erde zerstört hätten, wäre die Raumstation ja erst recht zerstört worden. Ich meine, ich weiß nicht. Ja, aber da wären dann riesige Trümmer von der Erde herumgeflogen. Und die Kampfroboter waren da sehr kurzsichtig. Ja, sicher, aber sie waren nun mal Maschinen und deswegen sagte ich ja, das ist unheimlich wichtig, auch für das, was wir später mit technischer Intelligenz, mit künstlicher Intelligenz anstellen. Es gibt ja schon solche Horrorfilme, dass sich die künstliche Intelligenz irgendwelche Roboter selbstständig machen und gegen die Menschen kämpfen. Ja. Ja, ja, ja, ich meine, und hier war es auch so. Mhm. Es war meiner Ansicht nach mehr oder weniger ein Zufall. Möglicherweise hat man einfach nicht bei der Programmierung berücksichtigt, dass es dazu kommen kann, dass jemand die Raumstation verlässt und sozusagen die angeketteten Hunde nicht mehr zur Ordnung rufen kann. Okay. Ja, und warum haben Sie dann die Raumstation, warum sind Sie dann nicht zurückgeflogen und haben einfach die Hunde zurückgepfiffen? Ja, es ging ja eben nicht mehr. Also wenn es so ist, wie ich es vermute und wie es im Atramchasis-Epos im Sinne der Revolution angedeutet wird und mit den gefallenen Engeln, wenn also die Besatzung der Raumstation auf der Erde war und keiner mehr, der dort den Kampfrobotern sagen kann, Leute, da kommt ein Raumschiff, das wird nicht angegriffen, dann haben die alles angegriffen, was auf sie zukam. Und das finden wir in vielen, vielen alten Texten und das Ganze kennen wir noch heute und wir feiern es noch heute, nämlich zu Silvester. Es ist das Feuerwerk. Das Feuerwerk ist nichts anderes als das, was diese Kampfroboter letzten Endes der Erde angetan haben. Und zwar ergibt sich auch die ganz große Kriegslist. Wir haben in vielen alten Überlieferungen eine Kriegslist. Es ist immer dieselbe, meiner Ansicht nach. Es ist immer die Atlantis-Kriegslist. Sie gibt es in unzähligen vielen Ausführungen. Meinetwegen der Perseus ist auch derjenige, der Atlantis zerstört hat. Atlantis ist dort die Medusa. Und er hat die Kriegslist, dass er also nicht die Medusa direkt ansieht, weil er wird sonst versteinert, sondern er guckt in den Spiegel. Ja, wir haben das trojanische Pferd oder wie auch immer. Wir haben überall eine solche Kriegslist. Und diese Kriegslist hier hat einfach darin bestanden, dass die Götter diese Kampfroboter abgelenkt haben. Und zwar abgelenkt haben, indem sie einfach sie beschossen haben. Und zwar außerhalb der programmierten Reichweite. Also wenn man jemand selber programmiert hat, der kann das vielleicht besser nachvollziehen. Ja, also angenommen, die haben, ich sage es jetzt einfach nur so in Kilometern, nur als Beispiel, sie haben jetzt die Aufgabe einprogrammiert, wer sich der Raumstation näher als 10 Kilometer nähert, wird vernichtet. So, wenn sich jetzt ein außerirdisches Raumschiff der Götter in 10,5 Kilometer aufstellt und auf die Raumstation schießt, was passiert dann? Dann tun diese Kampfroboter die auf die Raumstation geleiteten Schüsse zerstören, greifen aber den Angreifer nicht an, weil der ist ja außerhalb, nämlich bei 10,5 Kilometern. Und das habe ich nicht verstanden. Also Moment mal, also die stehen außerhalb ihrer Einsatzreichweite. Ja. Und beschießen die Raumstation. Aber ja, Nicht um sie zu zerstören, das können sie nämlich nicht. Die Drachen sind unbesiegbar. Und deswegen ist auch die Raumstation unbesiegbar. Es ging hier nur um Ablenkung. Es geht nur darum, dass abgelenkt wird. Und in vielen alten Texten wird das sinngemäß beschrieben, ein unentschiedener Kampf. Ein Kampf, der nicht entschieden werden kann, wo beide nur kämpfen und gegenseitig sich vernichten, also nicht selber, nicht die Personen, sondern weder die Drachen konnten vernichtet werden, also die Schutzengel oder Kampfroboter, noch die anderen auf der anderen Seite, und zwar auf der anderen Seite deswegen nicht, weil sie außerhalb der programmierten Reichweite waren. So, und wenn genau das passiert, was passiert dann, wenn jeder sich beschießt? Dann gibt es ein wunderbares Feuerwerk mit Krach und mit Licht. Und das wird an verschiedenen Stellen beschrieben. Zum Beispiel im Henoch-Buch, auch in der chemischen Hochzeit, die ich schon genannt hatte, gibt es also verschiedene Überlieferungen, die also dazu führen. Und deswegen ist das Feuerwerk als Vorbereitung der Atlantis-Sprengung, also der Sprengung der Raumstation, letzten Endes auch heute noch praktisch ein Freudenfeuerwerk, weil das ging also der ganzen Geschichte voraus. Wenn also jetzt Atlantis erfolgreich gesprengt wurde, dann heißt das also, dass ein... Woher wissen Sie eigentlich, dass das Ding so 20 Kilometer im Durchmesser hatte? Also das ist... oder 18, ich weiß oder? Es wirklich nicht, ja. Aber ich bin oder habe mir Herodot, einen Fehler Herodots dazu Nutze gemacht, und zwar beschreibt Herodot Babylon mit 20 Kilometer Seitenlänge. Und meint damit die Stadt im Zweistromland. als nun Kolde weiter gegraben hat, hat er festgestellt, dass die Stadt viel, viel kleiner war. Die war nicht 20 Kilometer im Quadrat. Und jetzt ist die Frage, wie kommt denn nun Herodot auf so eine Aussage? Und da verweise ich auf das Atlantis-Poem von Verdaguer, einem katalanischen Dichter, der uralte iberische Überlieferungen verarbeitet hat, zu einem Poem. Und in diesen alten Überlieferungen wird von einem westlichen oder abendländischen Babylon berichtet. Und dieses abendländische Babylon war offensichtlich die Raumstation. Also heißt es bei Verdaguer zum Beispiel, wer hebt um mehr aus seiner Tiefe den Stern Atlantis, der in dir versank? Wer gibt ihm wieder seinen alten Glanz und schenkt ihm eine neue Strahlenkrone, dass heller er am Himmel noch erscheine? Okay, ich meine, eine Frage, die ja noch im Chat kommt, ist, was wurde denn aus der Raumstation? Also ich meine, die wurde gesprengt, ne? Also daher ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, jetzt da irgendwie sie zu finden. Oder wie schaut es dann genau aus? Also okay, Enkidu und Gilgamesch. Wir kommen jetzt natürlich jetzt in den zweiten Teil, in das andere Buch. Mir ist natürlich völlig klar, dass das, was ich jetzt hier erzählt habe, für einen völlig unvorbereiteten Zuhörer klingt wie Märchen oder wie aus den Fingern gesogen. Man muss natürlich die Zitate, die ich in meinen Büchern dafür angebracht habe, die muss man natürlich dann vergleichen und einfach mal drüber nachdenken, was hat der Bremer gesagt? Kann das Zitat das hergeben oder nicht? Das will ich schon erst mal sagen. Aber Ihre Frage ist natürlich ganz berechtigt. Vorausgesetzt, es wäre so gewesen, wie ich es glaube, erkannt zu haben, dass also diese Raumstation existiert hat und dass diese Raumstation nach einer Havarie, nachdem sie sich immer mehr der Erde angenähert hat und ihre Beschützer die Erde und ihre Bewohner angegriffen haben, gesprengt werden musste. So, was gibt es da für Hinweise, wo sind die Rückstände der Raumstation? Das war Ihre Frage. Ja, genau. Was ist danach passiert, wie als dieses Riesending auf die Erde krachte? Und was ist aus der Raumstation geworden? Was ist daraus passiert? Das ist wieder sehr kompliziert, weil man muss wieder teilen. Zum einen die Raumstation, zum anderen die Kampfroboter. Fangen wir mit der Raumstation an. Ich bin also der Meinung, dass diese Raumstation gesprengt worden ist und ringsrum um die Erde ist dieses Metall verteilt worden und wir finden es in der sogenannten Iridium-Anomalie, die auf den sogenannten KT-Impakt zurückgeht, der vor angeblich 65 Millionen Jahren stattgefunden hat. In dieser Iridium-Anomalie befindet sich nicht nur Iridium, sondern bis zu 35 andere Metalle. Aber gerade Iridium, Gold und so weiter sind also dort besonders häufig anzutreffen und zwar einfach deshalb, weil in dem Zeitraum, ich gehe hier nicht von 65 Millionen Jahren aus, das ist noch eine ganz andere Frage, die Datierungsfrage, sondern von nicht mehr als 10 oder vielleicht maximal 20.000 Jahren, dass aber in der Zeit viele unedlere Metalle natürlich durch Säuren ausgewaschen worden sind oder in Oxide und Basen überführt worden sind, ausgewaschen sind und nur die Edelmetalle sind also zurückgeblieben. Wir finden übrigens diese Geschichte mit den Edelmetallen oder mit den vom Himmel fallenden Metall in zahlreichen alten Überlieferungen weltweit. Okay. Aber und Sie glauben also, dass diese Schicht an Edelmetallen, also ich bin jetzt kein Geologe, keine Ahnung, dass die also damals vor 20.000 Jahren entstanden ist oder vor 10, 15, was auch immer, als Atlantis auf die Erde gestürzt ist. Aber ich meine, kann man das geologisch nicht eindeutig widerlegen, dass das viel älter sein muss? Die Datierungsfrage ist jetzt eine ganz andere Frage. Also ja, aber wenn es unter, keine Ahnung, liegt es nicht unter hohen Gesteinsschichten tief in der Erde? Ich meine, wie kam es denn dahin? Ja, das ist unterschiedlich. Also ich fahre nächste Woche nach Dänemark an die Kreideküste und dort ist diese Schicht zu sehen. Ja, also an der Kreideküste, an der Steilküste sieht man diese Schicht, diese KT-Grenzschicht kommt dort vor. Sie liegt also gar nicht so tief. Naja, aber trotzdem viel tiefer, als es 20.000 Jahre oder 10.000 Jahre machen könnten. Das ist jetzt die Frage. Die Frage ist natürlich auch, was bei einer solch gewaltigen Katastrophe passiert. Da können ja Schuttströme innerhalb von Stunden oder von Tagen, können ja größere Schuttströme entstehen als über Jahrtausende bei einem nicht-katastrophischen Szenario. Ich meine, ich kann den Namen nicht lesen, Vineo schreibt da schon irgendwie nicht ganz unrichtig, aber da müssten doch Teile liegen und keine Schichten. Müsste es da nicht irgendwie zumindest kleine Trümmer geben? Ja, das ist natürlich auch richtig. Die Frage ist, wenn diese Raumstation zersprengt worden ist, dann gibt es teilweise, ist sie wahrscheinlich, durch Kernwaffen, dann ist sie teilweise sicherlich bis in die einzelnen Moleküle oder kleine Sandkorn, große Teile zerstört worden. Es gibt sicherlich auch größere Brocken. Und die größeren Brocken davon, da habe ich ganz stark im Verdacht die Metallmeteoriten. Also wenn man sich mal die großen Metallmeteoriten ansieht, die es gibt, ich habe mir dazu eine Tabelle gemacht, dann haben die einen überraschend einheitlichen Anteil an Eisen und Nickel, mal als Beispiel. Es gibt da zwei verschiedene Gruppen, eine mit einem größeren Nickelanteil und eine mit einem kleineren Nickelanteil. Und wenn ich mir einfach mal diese Meteoriten angucke mit ihrem Eisen- und Nickelanteil, dann sind die so ähnlich, dass man denken könnte, die wären nach einer DIN-Vorschrift hergestellt worden. Also in Eisen und Nickel gibt es nur ganz geringe Abweichungen, die irgendwo nicht viel mehr als 1% sind, bei einer Reihe von großen Metallmeteoriten. Interessant ist auch der sogenannte VG 1991, ist also ein Teil, was noch um die Erde schwirrt und was sehr für Irritation gesorgt hat, weil man eigentlich davon ausgeht, dass dieses Teil künstlicher Natur sein müsste, aber zu keinem der bekannten Raketenprogramme hier auf der Erde passt. Ja, aber da müssten diese ganzen Metallmeteoriten ja alle zur selben Zeit auf die Erde gestürzt sein und dann müsste. Nein, das natürlich nicht. Denn wenn ich etwas, wenn ich eine Raumstation sprenge, dann fällt natürlich ein großer Teil sofort nach unten. Aber ein anderer Teil geht natürlich auch entgegengesetzt, das heißt entgegen der Schwerkraft der Erde und fliegt wahrscheinlich noch Jahrtausende, bis zu Jahrtausende um die Erde und irgendwann wird es dann so weit von der Erde angezogen, dass es nach unten kommt. Okay, aber wenn eine 18 Kilometer große Raumstation, Sie haben völlig recht eigentlich, ja? Es müsste auch noch viel Schutt in der Erdumlaufbahn sein, warum macht man sich dann auf der Raumstation der IIS Sorgen um Fingernagelgroße, müssten da dann viel größere Trümmer schön langsam... Ja, diese sogenannten Trojaner, die sind mittlerweile, sind die noch auf der Erdumlaufbahn, aber weit genug weg. Also die laufen der Erdbewegung sozusagen vorne weg, beziehungsweise hinterher. Haben Sie irgendeine Idee, auf welcher Höhe diese Raumstation war? Das kann ich auch nicht sagen. Es scheint aber so zu sein, dass sie in ihrer Schlussphase sehr tief geflogen ist und sicher schon im Bereich der Atmosphäre war. Also es gibt ja Überlieferungen, dass es manchmal heißt, dass nicht mal mehr ein Mensch durchgepasst hat zwischen Erde und Raumstation. Ich sage jetzt einfach mal Raumstation, da stehen dann natürlich irgendwelche andere Sachen, zum Beispiel Himmel. Ja. Es gibt den eisernen Himmel und manche Menschen mussten sich bücken, um zwischen Erde und Himmel hindurchzukommen oder so. Also in der Endphase ist sie wahrscheinlich sehr, sehr tief geflogen. Okay. Und... Ja, sie also weniger als 300 Kilometer, wo jetzt, oder haben Sie ungefähr eine Idee, in welcher Höhe? Nein. Nein, also da würde ich mich auch zurückhalten. Wir wissen auch vom Erderschütterer, das ist also, jetzt komme ich auf den Namen nicht, der Erderschütterer, der griechische Gott, der Erderschütterer. Also es kann durchaus sein, dass diese durchaus massereiche Station mit ihrer Größe sogar beim Überfliegen für irgendwelche Erdstöße gesorgt hat. Ja. Okay, also ich meine, andererseits, wenn ich jetzt, sagen wir mal, dieses Szenario ist so passiert, wie Sie es jetzt glauben, dann... die Götter waren ja noch da, ne? Und die hatten ja auch intakte Raumschiffe nach ihrer Theorie, richtig? Ja, natürlich. So wie jedes große Boot Rettungsboote hat, hatten die natürlich auch noch Rettungsboote. Ja, das heißt, dann wäre es vielleicht möglich, dass sie die größeren Trümmer aus unserem Orbit irgendwie entfernt haben. Keine Ahnung. Theoretisch möglich. Praktisch gehe ich davon aus, dass also nach der ganz großen Katastrophe in der Folgezeit es Folgekatastrophen gab, wo also vieles, was also noch im Himmel rumschwirrte, eben runtergekommen ist. Warum? Und eben nur, bitte? Warum ist es runtergekommen? Naja, größere Stücken. Also wenn ich jetzt etwas sprenge, also ich befinde mich oberhalb der Erde, wenn ich etwas sprenge und es kann nicht mehr von selbst fliegen, wird von der Erde angezogen, kommt es runter, ist klar. Ja. Aber eine Sprengung wirkt ja nun nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die andere. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass rein statistisch gesehen 50% des Materials nach oben weggesprengt worden ist. Ja. Und im Mahabharata gibt es auch eine Stelle, wo es sinngemäß heißt, dass eben nach dem Kampf vieles in den Himmel hochgedrückt wurde oder so ähnlich. Also statistisch gesehen sind 50% des Materials, was entgegen der Schwerkraft der Erde nach oben weggeschossen wurde. Und wie viel davon jetzt wirklich im Weltraum gelandet ist, wie viel davon doch im Erdanziehungsbereich der Erde verblieben ist und vielleicht erst hunderte oder tausende Jahre später so sehr der Schwerkraft unterlegen hat, dass es runtergefallen ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay. Was ist denn jetzt mit den ehemaligen Insassen passiert? Und vor allem, was ist denn kurz danach passiert? Danach gab es ja dann auf der Erde auch Katastrophen, ne? Weil ja diese riesigen Trümmer auf die Erde aufschlugen. Ja, natürlich. Natürlich. Also ich gehe erstmal davon aus, dass es dieser KT-Impact ist, dass dort in Yucatan der wesentliche Teil der Raumstation eingeschlagen ist, und zwar die Narbe. Und es ist so, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und mythologische Überlieferungen hier so sehr auf einer Linie liegen, dass es praktisch meiner Ansicht nach gar keine andere Wahl gibt, als diese Sache wirklich mal so zu hinterfragen. Und zwar ist es so, dass in Yucatan, wo dieser KT-Impact stattgefunden hat, Anhydrit im Boden liegt, also Gips, eine Schwefelverbindung. Und dieser Schwefel ist natürlich durch diesen Einschlag herausgelöst worden, hat sich mit Wasser verbunden zur Schwefelsäure. Es heißt, 13,7 Milliarden Tonnen Schwefelsäure sind auf diese Weise entstanden. Und, das wissen wir auch, die Iridium-Anomalie, also die Metallschicht, wurde ebenfalls dort zugeordnet. Das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse. So, und jetzt sage ich Ihnen, was im äthiopischen Henoch-Buch steht, und zwar im 67. Kapitel bei Riefler in altjüdischen Schriften. Dort steht sinngemäß, es gab weit im Westen eine Erschütterung, sprich Einschlag der Narbe. Es gab, oder des Kometen, je nachdem wie Sie wollen, oder Asteroiden. Also es gab eine Erschütterung, das steht dort drin. Weiterhin steht, es ist dabei Schwefel entstanden. Steht dort im 67. Kapitel des Henoch-Buches. Weiterhin steht dort, dieser Schwefel hat sich mit Wasser verbunden. 13,7 Milliarden Tonnen Schwefelsäure, sagen die Wissenschaftler. Und weiterhin steht dort im 67. Kapitel, dass gleichzeitig feuerflüssiges Metall vom Himmel gekommen ist. Die Wissenschaftler sagen Iridium-Anomalie. Das ist in der Gesamtheit, ist das so auf einer Linie, dass es unmöglich ist, das als Unsinn oder Zufall abzutun. Ja. Alleine eine Anhydritlager auf der Erde zu treffen, hat meiner, so viel wie ich mich informiert habe, die Wahrscheinlichkeit von 0,5%. So, nun beschreibt das Henoch-Buch genau diese Wahrscheinlichkeit von 0,5%, und da sind wir noch nicht beim feuerflüssigen Metall oder der Iridium-Anomalie. Wenn ich das noch dazu nehme, habe ich eine Wahrscheinlichkeit, die ist so groß, dass man gar nicht anders kann, als hier wirklich zu hinterfragen. Er beschreibt das Henoch-Buch diesen KT-Impact. Also Sie sehen auch sehr viele Zufälle, die einfach alle so in der Form kaum aufgetreten haben können, ohne eine wirkliche gemeinsame Hintergrund, ohne einen gemeinsamen Hintergrund zu haben. Ja. Ja, und wie gesagt, wenn wir uns die mythologischen Überlieferungen angucken, die reden von feuerflüssigem Metall, das vom Himmel geflogen ist. Jetzt nicht nur Henoch, ja, sondern indianische Überlieferungen reden von feuerflüssigem Metall, die griechischen Überlieferungen reden davon, dass Hephaistos mit Eisen Stein geschmissen hat, auch die Finnen in ihrer in ihrem Epos Kalevala auch, die berichten von Steinen, die vom Himmel gefallen sind. Und letzten Endes im Buch Josua wissen wir ja auch, dass die Steine vom Himmel gefallen sind. Und auch bei einem Katastrophenszenario. Natürlich wird es dort als Kampf ausgelegt und Gott hat geholfen und wie auch immer. Aber überall haben wir dieses Szenario. Und wenn wir noch weiter gucken beim KC-Impakt, dann wissen wir auch aus dem Pilzbewuchs in dieser Zeit, dass es sehr, sehr lange danach ganz dunkel war. Auch das berichten die Überlieferungen. Was auch passiert ist, was also recht interessant ist und ein bisschen mehr an den Film 2012 erinnert, ist, also der vom Emmerich, ist, dass es offenbar vier Archen gab, die keine Schiffe waren, sondern, nach Ihrer Theorie? Ja, die Archen sind himmlische Archen. Ja. Himmlische Archen. Also natürlich steht nichts davon in der Bibel, dort steht also Arche drin. Ja, aber nun muss man mal sehen, was lässt sich schlechter ändern, ein Bild oder ein Text? So, wenn ich mir die älteste Apokalypsenhandschrift angucke, die wir haben, das ist die Trierer Apokalypse, wird datiert auf das Jahr ungefähr 800 und dort steht natürlich schon drin, dass das neue Jerusalem, das ist also die Stadt, die aus dem Himmel gekommen ist, ja, und zwar nach der Katastrophe, es hieß ein neuer Himmel, eine neue Erde und das Wasser war nicht mehr. Gemeint ist, meiner Ansicht nach, das Sintflutwasser. Da ist also eine Stadt aus dem Himmel gekommen. Das muss man sich mal überlegen. Das steht in der Bibel. Diese Stadt war diese himmlische Arche. Und in den Apokryphen, das heißt in den sogenannten verbogenen Schriften der Bibel, die nicht zum kanonischen Teil gehören, da gibt es auch Texte. Beispielsweise in der Schatzhöhle steht, und die Arche flog. Ja, die Arche war also letzten Endes quasi ein Rettungsraumschiff, mit dem Menschen und, wenn wir der Bibel glauben wollen, auch Tiere vor dieser Katastrophe bewahrt worden sind. Okay, das sind also, die haben sie eingesammelt und haben sie dann nach einer gewissen Zeit wieder auf der Erde abgesetzt. Ja, ob sie sie nun physisch eingesammelt haben oder als Datenbank oder als Zellenbank oder wie auch immer, darüber kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ja. Aber Sie glauben physisch? Nein, also bei den Tieren glaube ich gar nicht. Also bei den Tieren, aber bei den Menschen? Die Menschen sind natürlich physisch auf der Eiche gewesen. Okay. Und natürlich, als sie dann wieder zurückgebracht wurden, hat das natürlich einen großen Eindruck hinterlassen, das glaube ich schon, ne? Ja, natürlich. Man muss sich die Offenbarung nur durchlesen. Wir haben auf der einen Seite die Geschichte am Berg Sinai, also der ganze Exodus ist für mich also der Auszug der Auserwählten. Es gab also Auserwählte, die auf die Arche durften. Das ging sicherlich zum einen danach, was können diese Leute zum Überleben der Menschheit beitragen? Muss man eindeutig sagen. In der chemischen Hochzeit ist zum Beispiel die chemische Hochzeit von Rosenkreuz ist meiner Ansicht nach der Augenzeugenbericht eines Hilfsinstandhalters, der dort eine Maschine bedient hat. Und es ist ganz interessant, wie man den ausgewählt hat. Der musste an dieser Maschine letzten Endes klettern. So, also hat man in einem Turm ein Seil reingeworfen und diejenigen, die sich am besten an diesem Seil behaupten konnten, die wurden ausgewählt und dann heißt es im Text, all diejenigen, die im Turm waren und sich nicht festhalten konnten, wurden getötet. Das macht natürlich erstmal keinen Sinn, warum soll man jemanden töten, der nicht am Seil sich festhalten kann. Aber das mit dem Töten sehe ich so, das sind diejenigen, die also nicht in den Himmel gekommen sind, sondern in der Hölle gelandet sind. Sprich die, die keinen Platz auf der himmlischen Arche hatten und diese Katastrophe hier auf der Erde überleben mussten. So, und da kann man sich ausrechnen, wer alles wichtig war. Das waren natürlich große Führer, Abraham oder Moses oder wie auch immer. Und das waren natürlich junge Frauen, die für den Nachwuchs sorgen sollten. Ja, und eben Leute, die wirklich technische Aufgaben, großes Wissen hatten und so weiter. Das waren die Auserwählten. Und meiner Ansicht nach beschreibt dieses Buch Exodus eigentlich dasselbe, was die Genesis beschreibt. Also erstes und zweites Buch Mose sind praktisch identisch, meiner Ansicht nach. Es wird nur unter einem anderen Blickwinkel erzählt, die ganze Geschichte. Wir haben dort die ganzen Katastrophenbeschreibungen, die sogenannten 10 Plagen, ja, Und letzten Endes haben wir auch die Sintflut dort drin, nämlich das Ertrinken der Ägypter. Die Menschen selbst sind da wahrscheinlich schon in der himmlischen Arche gewesen. Man sieht es an bestimmten Formulierungen, zum Beispiel im Buch Exodus, habe ich euch nicht auf Adlerflügeln aus Ägypten gebracht oder so ähnlich. Solche Formulierungen findet man dann immer mal wieder ganz versteckt. Ja. Naja, interessant. Ich meine, und was glauben Sie, ist jetzt mit diesen Göttern passiert, nachdem, also man hat also gesehen, das Ding kommt jetzt runter, warum auch immer, wir müssen es sprengen, hat dann irgendwie einen Menschensohn dazu gebraucht, also Enkidu war ja ein Mensch. Mhm. Das ist für mich auch noch irgendwie ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil nur er diese Waffe tragen konnte, keine Ahnung. Ja, es ist eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Pergamonaltar in Berlin gesehen haben, im Pergamonmuseum, oder zumindest darüber gelesen haben. Dort heißt es, oder an diesem Pergamonaltar ist also dargestellt, wie alle Götter gegen die Giganten kämpfen und jeder Gott ist seinem Partner, Gegner überlegen. Jeder kann ganz lässig den Giganten besiegen. Und trotzdem heißt es, ohne Herakles, Herakles trag ein Löwenfell, Enkidu war behaart. Ja, nur mal nebenbei. Ohne Herakles konnten die olympischen Götter nicht die Giganten besiegen. Was nun? Meiner Ansicht nach ist diese Geschichte, stellt wieder die Ablenkung dar. Die Götter lenkten die Giganten, also die Schutzengel, ab, damit hintenrum, ja, Herakles, Enkidu oder wie sie alle heißen, Arjuna, Hanuman, Thor, ja, damit diese Helden, es ist immer ein und dasselbe gemeint, anlanden konnten und die Kernsprengsätze dort platzieren konnten. Also im äthiopischen Henoch-Buch heißt es zum Beispiel, man muss sich einfach die Zitate mal auf der Zunge zergehen lassen. Dort heißt es zum Beispiel, dass Henoch sagt, und ich ging und war an einem grausigen Ort und dort war kein Himmel oben und kein fest gegründetes Land unten. Wo kann das gewesen sein? Machen wir doch mal eine Preisfrage. Wo ist kein Himmel oben und kein festgegründetes Land unten? Das kann nur im Weltraum sein. Und dort an dieser Stelle ging er ringsherum. Er ging einen Ring lang, sagt er. Und dann heißt es, dass er dort große Spalten sah und Flammen, die nach unten gingen. Das Ganze ist für mich eine Beschreibung, eine Augenzeugenbeschreibung von einem der Letzten, der also diese Raumstation gesehen hat. Und dann beschreibt er noch, wie sie gesprengt wird. Er beschreibt, und das steht im äthiopischen Henoch-Buch, es sind 7 gefesselte Sterne hineingestoßen worden. Nun, mich begeistert schon einfach diese Formulierung. Man kann da nicht schreiben, Atombombe, okay, aber es sind gefesselte Sterne, die letzten Endes ein großes Licht bringen. 7 Stück sind gefesselt dort reingestoßen worden und letzten Endes, und im selben Satz steht das noch drin, sind diese zu 7 brennenden Bergen geworden. Ja. Letzten Endes ist alles beschrieben in den alten Texten, man muss es nur richtig sortieren. Ja, und zwar stellt er die Frage, ob Sie sich auch mit indischen Texten befasst haben und die Antwort ist natürlich ja, wobei Sie sogar das Totenbuch der Tibeter auf die Gilgamesch-Sage umleiten, was mich tatsächlich wirklich erstaunt hat. Ja, also erstmal mit indischen Texten natürlich auch, Mahabharata, Ramayana ist klar, dann habe ich, was Hohenberger da übersetzt hat, aus verschiedenen anderen indischen Texten, die sind alle relativ ähnlich. Hohenberger beschreibt zum Beispiel einen Ring im Himmel. Ich sagte ja, die Raumstation war ein Ring. Und Hohenberger beschreibt also den brennenden Ring im Himmel. Und wir hier im Westen, also in Europa, für uns ist eigentlich dieses Symbol sehr bekannt, nämlich Shiva, wie er im brennenden Ring steht. Shiva ist letzten Endes auch wieder dieser Erlöser, dieser Zerstörer. Shiva ist ja der Zerstörer. Er zerstört diesen Ring, diese Raumstation, und er wird im brennenden Ring dargestellt. Und auch Shiva wird übrigens teils mit Fellbekleidung dargestellt. Ich sag's ja, Enkidu-Fell, Hanuman-Fell, Esau-Fell und so weiter und so weiter. Also Shiva ist Enkidu. Ja, wenn man so will, ist auch Shiva Enkidu und ist auch Henoch. Hanuman und auch Arjuna. Ja. letzten Endes. Osiris ist, glaube ich, auch Enkidu, oder ist nein, er? Nein, der ist Osiris, Gilgamesh. Nein, Osiris ist die Raumstation. Ah, okay. Verwirrend. Ja, es ist wirklich schwierig. Jetzt aber zu Ihrer Frage zum Totenbuch der Tibeter. Also ich habe dort Textteile gefunden, die mir sehr, sehr ähnlich waren und zu dem, was teilweise im Gilgamesch-Epos steht. Und da wird ja besonders auch das Thema Wiederauferstehung angesprochen. Und dieses Thema Wiederauferstehung, das zieht sich ja quer durch alle Religionen, auch wenn das Christentum sozusagen da ganz besonderen Wert drauf legt. Aber wir finden das überall, diese Wiederauferstehung. Und häufig ist es also der Sohn des Chefs, der dann einmal den Held spielt, die besondere Waffe hat und dann letzten Endes diese Wiederauferstehung macht. Und da stellt sich die Frage, was kann denn hinter dieser Wiederauferstehung sich verbergen? Und insbesondere eben diese Texte im tibetischen Totenbuch, die haben mich also sehr an dieses Gilgamesch-Epos und diese Szenen dort erinnert. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese Wiederauferstehung mit der schweren Strahlenkrankheit zusammenhängt. Eine schwere Strahlenkrankheit verläuft also so, dass derjenige erstmal völlig down ist, vielleicht teilweise bis zum Scheintod, und das Ganze über 2 bis 4 Tage, und danach bessert sich sein Zustand erheblich und 14 Tage später ist er tot. So, und wenn wir jetzt mal gucken, wie viele Tage wir von Karfreitag bis Ostersonntag oder Ostermontag haben, da liegen wir genau in dieser Zeit, wo die Auferstehung stattfindet. Mhm. Sprich, der Held, der Vater des Gottes, ja, er ist offensichtlich, das wird jetzt zu weit, wenn ich das genau ausführe, aber vermutlich ist er gentechnisch verändert erzeugt worden. Und zwar nicht aus Lehm in dem Sinne, sondern Lehm kann wohl auch für Zelle, also für Ei stehen oder für Eizelle. Und vermutlich ist er also gentechnisch manipuliert, erzeugt worden. Und zwar genau für diesen Einsatz. Und jetzt ist nochmal die Frage, warum machen das die Götter nicht? Die Götter wollten sich nicht dafür opfern. Wir haben in der Offenbarung immer wieder das Opferlamm. Das Opferlamm ist derjenige, der dazu verurteilt wurde, diese strengen Sätze dort anzubringen und sich dabei verstrahlt hat. Und er ist erstmal gentechnisch gezeugt worden, jungfräulich daher also. Und im Buch Jaschar ist es also besonders deutlich beschrieben, wo also Jakob und sein Bruder Esau, der Behaarte, zur Welt kommen. Und dort heißt es also, dass dieser Esau, der Behaarte, direkt im Bauch der Mutter gemacht wurde. Wohlgemerkt im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Jakob. Ja. Ja, das muss man sich alles mal genau durchlesen und wichten. Okay, wir kommen jetzt schon wieder gegen das Ende dieser durchaus wirklich sehr spannenden Sendung. Nobody fragt, Tarek fragt doch mal, ob er das Buch Phytos der Tibeter kennt. Kennen Sie das? Phytos der Tibeter? Nein, das kenne ich nicht. Ah, okay. Aber um das vielleicht eben vorab zu beantworten, ich sag's nicht umsonst heißt ja dieses Buch, über das wir heute primär gesprochen haben, der verborgene Schlüssel zu Atlantis. Also wenn man, das haben Sie auch schon erkannt, wenn man den Schlüssel erstmal erkannt hat, dann finden Sie in all diesen Überlieferungen, sicherlich auch gerade in dem soeben genannten Buch, ebenfalls Hinweise. Ja. Hinweise auf dieses Szenario, das ich also hier beschrieben habe. Jetzt, vielleicht gegen Ende, möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was Sie glauben, was machen die Götter jetzt? Ne? Also ja, was machen die Götter jetzt? Damit muss ich jetzt vieles überspringen, was ich gar nicht erklären konnte. Also, ich gehe davon aus, dass im Rahmen, das muss ich jetzt einfach so rüberbringen, ohne dass wir es hinterfragen können, vielleicht haben wir ein andermal dafür Zeit, ja, dass im Rahmen dieser Katastrophe der Mond entstanden ist, und sich das Gewicht auf der Erde verändert hat. Dass die Erde vorher schneller rotiert ist und dass durch die Mondentstehung und noch einen anderen Effekt, den ich jetzt gar nicht erst erwähnen will, sich das Gewicht auf der Erde verändert hat. Deswegen gab es früher Riesen und Dinosaurier und heute eben nur relativ kleine Menschen und relativ zu Dinosauriern kleine Tiere. Ja, aber da sind wir wieder bei dieser, da sind wir wieder bei diesen 65 Millionen Jahren. Die gab es vor 65 Millionen Jahren. Ja, das ist auch eine Geschichte, die ich also hier jetzt nicht weiter erläutern kann. Das ist die Meinung der Wissenschaftler, die sie aus radiometrischen Datierungen ziehen. Bloß, wenn wir vor 20.000 Jahren eine Raumstation gesprengt haben mit radioaktiven Sprengsätzen, dann ist die Frage, inwieweit diese radiometrischen Datierungen verfälscht sind. Ja, das muss man einfach jetzt erstmal offen stehen lassen. Aber die Frage, wo sind die Götter, es hängt meiner Ansicht nach damit zusammen. Dadurch, dass sich das Gewicht auf der Erde verändert hat, ja, ist vielleicht auch ein Hinweis, wie konnten früher so große Steine bewegt werden, sind diese Götter auch nicht mehr an das Gewicht dieser hiesigen, heutigen Erde angepasst. Auf Deutsch gesagt, sie haben praktisch kein Interesse mehr dran, weil sie können nicht mehr hier drauf. Sie sind ein viel geringeres Gewicht gewöhnt. Dazu kam natürlich, dass ihre Heimat, ihre Raumstation kaputt war. Und ich vermute, dass sie sich mit ihren Rettungsschiffen irgendwann weitergeschlagen haben. Ob auf ihren Heimatplaneten zurück oder auf einen anderen Planeten mit angenehmerer Schwerkraft, das kann ich nicht sagen. Jetzt muss ich natürlich doch noch auf das Drei-Buchstaben-Wort zurückkommen, das in dieser Sendung natürlich oft behandelt wird, nämlich nach der Frage, kommen Sie zurück oder sind Sie vielleicht schon wieder da? Ja, ich glaube nicht, dass sie da sind. Ich sagte ja, sie sind an eine andere Schwerkraft gewöhnt. Sie waren wahrscheinlich so groß wie die damaligen Menschen, nämlich Riesen. Und wenn wir jetzt einen hätten, einen dieser Götter, der vielleicht 5 Meter groß ist, ich denke mal, das würde uns auffallen. Das kann natürlich nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass es nur die Erdbewohner gibt und diese eine Zivilisation, die damals mit dem Raumschiff namens Atlantis hier war, sondern es kann natürlich noch andere Zivilisationen geben. Und ob die unter uns leben, das kann ich nicht beurteilen. Aber Sie glauben nicht, dass das UFO-Phänomen irgendwas damit zu tun hat? Ich glaube es nicht, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Mhm. Ja. Es kann durchaus sein, dass die Götter hier im Sonnensystem sind und trotzdem die ganze Geschichte weiter beobachten. Das kann ich alles nicht ausschließen. Ja, und ich meine, abschließend die Frage, ich meine, glauben Sie, dass diese Götter wieder zurückkommen irgendwann? Ich meine, die hatten doch irgendwann ein massives Interesse und... Ja, sie hatten aber Interesse an einem Planeten, auf dem sie auch leben konnten. Aber dadurch, dass sich das Gewicht deutlich erhöht hat, und vermutlich auch die Atmosphäre, die wahrscheinlich früher viel, viel dichter war, ist meiner Ansicht nach dieser Planet für diese Götter, die damals vor mehr als 10.000 Jahren hier waren, nicht mehr so interessant. Aber die lebten doch sowieso auf der Raumstation, das kann ja doch ja, egal nicht sein. Nicht nur. Ah, okay. Die Gigi lebten auf der Raumstation. Ich meine, und viele andere Götter unten auf der Erde. Frage kam auch im Chat und die finde ich recht interessant. Gab es auch eine Bodenstation? Ihrer Meinung nach? Ja, sicherlich, sicherlich gab es auch Bodenstationen, aber was davon nach der großen Katastrophe davon übrig ist, weiß ich nicht. Ich vermute ganz stark, dass die beiden großen Pyramiden vorsintflutlich sind. Ob die direkt wirklich als Bodenstation gedient haben, weiß ich nicht. Ich vermute eher aufgrund bestimmter alter Texte, dass diese auch dazu gedient haben, einen Teil der Menschen dort unterirdisch unter dem Gizeh-Plateau überleben zu lassen während dieser Katastrophe. Die Götter, das ist sehr schön in der Tempellegende nach Nerval beschrieben. Phönix schreibt da, die Götter sind also Aliens, Rufzeichen. Glauben ja. Sie das auch? Ja. Ja. Aber wir wissen halt leider nicht, woher sie kamen, wir wissen nicht, wohin sie gingen, wir wissen nicht, ob sie wieder da sind oder... Weiß ich alles nicht. Ja. Also ich lasse mich nur dann zu wirklich konkreten Aussagen hinreißen, wenn ich ausreichend viele Indizien habe. Ich halte nichts davon jetzt zu sagen, ich glaube, die Götter kommen von dort und sie gehen dorthin. Ich weiß es einfach nicht. Da muss ich an den Stellen muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja auch ja, durchaus legitim. Ich meine, das, was Sie da an Spekulation weitergeben, ist ja schon erstaunlich genug. Also ich glaube, es ist... Und Sie halten sich eben an so weit daran, was Sie jetzt glauben, aus den alten Texten herauszulesen und den Rest müssen Sie halt dabei weiß lassen. Aber ich nehme an, Sie werden nicht aufhören zu forschen, oder? Mit Sicherheit nicht. Ja. Mit Sicherheit nicht. Also ich gehe davon aus, dass mit jedem Tag wird dieses Netz, wird dieses Puzzle einfach dichter und immer mehr bestätigen sich Sachen also gegenseitig. Also ich bin mir ganz sicher, dass in spätestens 20 Jahren die Wissenschaftler, wenn sie auf dem Mond bohren, ganz schnell feststellen, dass der Mond viel jünger ist als jetzt angenommen. Weil es nämlich ganz schnell warm wird, wenn sie in die Tiefe gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Keine Ahnung, ob er nicht schon Bohrungen gemacht hat. Aber naja, noch nicht, jedenfalls nicht so tief. Aber wenn man in den nächsten 20 Jahren sich richtig auf den Mond einrichtet und richtige Tiefenbohrungen macht, dann wird man ganz schnell feststellen, das leite ich einfach aus meiner Atlantis-Theorie ab, dass man ganz schnell feststellt, dass der Mond viel, viel jünger ist. Und dann stellt sich ganz von selbst die Frage nach den radiometrischen Datierungen und deren Zuverlässigkeit. Okay. Herr Bremer, die Zeit ist vorbei, sie ist vergangen wie im Flug und ich danke Ihnen für diese spannende Sendung und für dieses sehr spannende Interview. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und ich denke, vielleicht können wir ja einmal einen zweiten Teil zu dieser Sendung machen, wenn Sie möchten. Ja, das würde mich freuen, weil mir ist natürlich völlig klar, dass in diesem ersten Teil von mir so viele Aussagen gekommen sind, die ein Uneingeweihter einfach als verrückt ansieht und das muss sich erstmal setzen und dann könnte man in dem zweiten Teil sich auf diese alten Aussagen von heute beziehen und das Ganze weiterentwickeln und dann eben zeigen, wie diese Vernetzung so läuft. Die Vernetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit diesen alten Überlieferungen. Okay, vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich auch und wünsche dasselbe. Danke. Tschüss.